1. Der Herr sprach zu Mose und gab ihm folgende Anweisungen für die Israeliten. 2. Sprich zu den Israeliten, wenn jemand dem Herrn ein besonderes Gelub ablegt, das ein Person betrifft, so soll der Schatzungswert dieser Person festgelegt werden. 3. Für einen Mann im Alter von 20 bis 60 Jahren beträgt der Schatzungswert 50 Shekel Silber nach dem Heiligen Gewicht, für eine Frau in derselben Altersgruppe sind es 30 Shekel. Für ist die Person's Wischen 25 Jahren alt, 5. So beträgt der Schatzungswert für einen jungen Mann 20 Shekel und für ein junges Mädchen 10 Shekel Silber. 6. Für ein Kind im Alter von einem Monat bis zu 5 Jahren beträgt der Schatzungswert für einen jungen 5 Shekel Silber und für ein Mädchen 3 Shekel Silber. 7. Ist die Person 60 Jahre oder älter, so beträgt der Schatzungswert für einen Mann 15 Shekel und für eine Frau 10 Shekel. 8. Sollte die Person, die das Gelübde abgelegt hat, zu arm sein, den festgesetzten Schatzungswert zu entrichten, so soll es vor den Priester treten, dieser wird den mit entsprechen der finanziellen Möglichkeiten des Gelobenden neu festlegen. 9. Wenn das Gelübde ein Tier betrifft, das als Opfergabe für den Herrn gelegnet ist, so soll jedes Tier, das jemand dem Herrn gibt, als heilig gelten. 10. Es darf weder ausgetauscht noch gewechselt werden, weder ein Guts gegen ein Schlechts noch ein Schlechts gegen ein Guts, sollte es denn zu einem Austausch kommen, so gelten bei Tier als dem Herrn geweiht. 11. Handelt es sich jedoch ein unreines Tier, das nicht als Opfergabe für den Herrn dargebracht werden darf, so soll Diocese Tier dem Priester vorgeführt werden. 12. Der Priester wird das Tier nach seinem Zustand, ob gut oder schlecht, bewerten, der von ihm festgesetzt Schatzungswert ist bindend. 13. Mogte der Besitzer das Tier einlösen, so muss zusätzlich ein Fünftel des Schatzungswerts entrichten. 14. Wenn jemand sein Haus dem Herrn als Heilig Gabe weiht, so soll der Priester es nach seinem Zustand, ob gut oder schlecht, bewerten, der vom Priester festgesetzt wird ist maßgebend. 15. Mogte dergenige, der sein Haus geweiht hat, es wieder einlösen, so muss ein Fünftel des Schatzungswerts hinzufügen, danach gehort es ihm wieder. 16. Wenn jemand einen Teil seines erblichen Grundbesitzes dem Herrn weiht, so richtet sich der Schatzungswert nach der Mensch des benötigten Sargguts, ein Feld, das einen Gomer Gerst zur Aussaat benötigt, wird auf 50 Shekel Silber geschätzt. 17. Wird das Feld ab dem Halger geweiht, so gilt der wohl Schatzungswert. 18. Wird das Feld jedoch nach dem Halger geweiht, so muss der Priester den mit entsprechen der Verbeleibenden Jar bis zum nächsten Halger berechnen, wobei ein entsprechender Abzug vom Wollen Schatzungswert vorgenommen wird. 19. Mogte dergenige, der das Feld geweiht hat, es denn wieder einlösen, so muss ein Fünftel des Schatzungswerts hinzufügen, danach verbeleibt es in seinem Besitz. 20. Lost das Feld nicht einen Verkauf des stattdessen ein ander Person, so kann es danach nicht mehr eingelost werden. 21. Viel mehr wird das Feld, wenn es im Halger frei wird, als dem Herrn geweiht betrachtet, anlich einem gebannten Feld, das Eigentumsrecht darin geht auf den Priester über. 22. Weit jemand dem Herrn eingekauftes Feld, das nicht zu seinem erblichen Grundbesitz gehort. 23. So muss der Priester den Schatzungswert für die Zeit bis zum Halger berechnen und dieser wird ist am selben Tag als dem Herrn geweiht gabe zu entrichten. 24. Im Halger kurt das Feld dann zu dem ursprünglichen Besitzer zurück, von dem es gekauft worden dem es als Erbesitz gehort. 25. Al Schatzungen müssen nach dem Heiligen Gewicht erfolgen, 20 Jahre entsprechen einem Shekel. 26. Die Erstgeburten des Wies, die dem Herrn bereits als Erstgeborene gehören, dürfen nicht zusätzlich geweiht werden, ob rind oder scharf, sie sind bereits Eigentum des Herrn. 27. Handelt es. Sich jedoch ein unreines Erstgeborenes Tier, so muss es zum Schatzungswert losgekauft werden, zuzüglich eins Fünftels des Betrags, wird es nicht eingelost, so ist es zum Schatzungswert zu verkaufen. 28. Gebanntes jedoch, das jemand dem Herrn durch den Bann weiht, seis von Menschen, wie oder erblichem Grundbesitz, darf niemals verkauft oder eingelost werden, Ausgebante ist dem Herrn hoch heilig. 29. Menschen, die dem Ban unterliegen, dürfen nicht losgekauft werden, sondern müssen getötet werden. 30. Ausenten vom Land, von der Saatfrachten von den Baumfrachten gehören dem Herrn und sind ihm geheiligt. 31. Mogt ihr jemand einen Teil seines Zenten einlösen, so muss ein Fünftel des Betrags hinzufügen. 32. Was den Zenten von Rinden und Schafen betrifft, so soll jedes Zente Tier, das unter dem Hirtenstab hindurchgeht, dem Herrn geheiligt sein. 33. Man soll nicht prüfen, ob es gut oder schlecht ist, und darf es nicht gegen ein anderes austauschen. Sollte es denn ausgetauscht werden, so sind beide dem Heiligtum verfallen und dürfen nicht eingelost werden. 34. Die sind die Gebote, die der Herr Mose auf dem Berg Sinai für die Israeliten erteilt.